DIY or die. Die Hardcore-Punk-Sendung auf Radio Z. Lala, hier ist DIY or Die mit der Oktoberausgabe. Ja. Hallo. Hallo, hallo, willkommen. Als Intro lief gerade Funky Monsters von Gesa X von der You Goddamn Kids LP von 81. In ein paar Tagen ist ja Halloween und wir wollten zumindest so ein bisschen was thematisch Passendes dazu aussuchen. Save us, Gesa. Ich habe allerdings auch mal wieder aktuelle Sachen dabei und meine zwei Neuvorstellungen fallen aus der Halloween-Thematik raus. Als erstes habe ich die Kommen und Gehen 12-Inch von Autor dabei. Autor sind eine Post-Punk-Band aus Wien. Auf der 12-Inch sind 8 treibende, also meistens recht treibende Songs, beziehungsweise 2 davon sind ein bisschen langsamer, atmosphärischer, die sind auf der B-Seite. Von der A-Seite hört ihr jetzt zuerst den Ultra-Hit Ultra-Gute-Arbeit. Dann erzähle ich noch mal was und dann hören wir noch einen Song. Autor. Das war ein Autor mit dem Song Ultra Gute Arbeit von der 12 Inch Kommen und Gehen. Die ist dieses Jahr auf Contagan Records rausgekommen. Und wir hören gleich noch einen Song von Autor, und zwar den 1-Minuten-Smasher Herz-OP. Der geht so. DIY or Die auf der 95,8, und das war Herz-OP von Autor. Die nächste Platte, die ich dabei habe, ist die neue 10-Inch von GIF. GIF sind eine Hardcore-Punk-Band aus Hamburg, und ich habe die letztens im P31 gesehen und habe mir da die 10-Inch mitgenommen. Ihr hört jetzt erstmal von der B-Seite den Song Restless Legs, und dann erzähle ich noch mehr. Und Restless Legs geht so. Yeah. So, das war ein GIF mit dem Song Restless Legs von ihrer neuen Tenant, die heißt Anthropozän und ist vor ein paar Wochen auf 4 Labels rausgekommen, nämlich Flower Violence Records, DIY Kobo, Boltzkopf Records und NIC, probably. Von den 10 Songs, die teils auf Englisch und teils auf Deutsch sind, hören wir jetzt noch an. Das ist der letzte Song auf der Tenant, Achtsamkeit und Recycling. So, das war der Song Achtsamkeit und Recycling von GIF. Ich habe ansonsten noch eine Wiedervorstellung mit dabei, die Andi letztes Jahr eigentlich auch schon mal dabei hatte und vorgestellt hatte. Ich habe mir jetzt erst dann die Platte auch geholt, und zwar die If They Treat You Like Shit, Act Like Manure LP von Alternative. Alternative war eine Anarcho-Punk-Band aus Schottland. Und die LP erschien ursprünglich 84 auf Corpus Christi, ein Label, das zu Crass Records gehört. Wurde inzwischen dann vor ungefähr 2 Jahren oder so auf Sealed Records wieder veröffentlicht und hat auf der einen Seite alles, was man sich von Anarcho-Punk wünscht. Es ist aber auch sehr abwechslungsreich. Und wir hören jetzt den Song If You've Got It, Don't. Der geht so. You're in hand, you set your follower, sinking at his arm. Das waren Alternative mit dem Song If You've Got It, Don't. Und als kleinen Übergang zu Annies Set gibt's jetzt kurz nochmal ein bisschen Halloween-thematisch passendes 60s beeinflussten Garage Punk aus den 80ern. Nämlich habe ich noch den Song Haunted Beach Party von den Pandoras für euch. Der geht so. Das waren The Pandoras mit Haunted Beach Party. Ja, genau. Das war eine kurze Halloween-Intermission. Vielleicht gibt es dann, oder wahrscheinlich, oder ziemlich sicher gibt es später noch mehr gruselige Songs zu hören. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit amerikanischem Hardcore. Und zwar habe ich wieder mal, ich hoffe, es wird euch nicht langweilig, Platten von Puke and Vomit Records dabei. Ja, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, dass ich dieses Label sehr cool finde, weil sie so viel alten und auch ein bisschen übersehenen und unbekannteren amerikanischen Punk und Hardcore der 80er Jahre wieder veröffentlichen. Und ich starte heute mit einem Sampler, den die jetzt wieder veröffentlicht haben, nämlich dem Sudden Death Sampler. Der ist im Original 1982 auf Smoke 7 Records erschienen. Und da sind, ja, das müsste ich nochmal zählen, ich glaube 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, um die 10, circa 10 Hardcore-Punk-Bands, größtenteils Orange County und Los Angeles County, aber auch Phoenix, Arizona, nämlich JFA, vertreten. Alles amerikanischer Hardcore-Punk, aber mit Betonung auf Punk. Also das ist schon eher die Westküsten-Hardcore-Spielart und weniger Boston-New York-Style-Hardcore, den ihr darauf zu hören bekommt. Ja, spannender Sampler. Viele der Bands habe ich vorher noch nie gehört. Das sind auch teilweise Bands, die sonst nichts veröffentlicht haben. Ich starte mit einer Band, die hier schon öfters zu hören war und da auch drauf enthalten ist, nämlich Sin 34. Und ihr Song heißt Nuclear War. Und danach erzähle ich noch mehr von dem Sampler und ihr hört nochmal Songs von dem Sudden Death Sampler. Yeah! Das waren Synth34 aus Los Angeles mit dem Song Nuclear War. Der Song ist zu hören auf der Sudden Death Compilation. Witzigerweise hat Jesse das schon mal dabei gehabt, diesen Song. Und zwar kamen die Songs von JFA und Synth34 auch mal als Split 7-Inch eben auch auf Puke and Vomit raus. Die so nie gab. Genau, die gab es so nie. Ja. Genau, das ist so eine posthume Sache. Die ist jetzt aber überflüssig, weil man jetzt diesen Sampler hat. Ja, genau. Spannendes Teil. Ich habe noch einen Song von einer Band, die mir vorher unbekannt war, die nach meiner Recherche auch außer diesen Sampler-Songs nur ein Demo rausgebracht hat, was auch Puke and Vomit sogar wieder veröffentlicht hat, was ich aber noch nicht habe. Ihr hört jetzt einen sehr guten anti-amerikanischen Song namens America von der LA Hardcore oder vielleicht auch OC Hardcore Band Moral Decay von dem Sudden Death Sampler. Let's go! Yeah, das waren das war Moral Decay mit dem Song America von dem Sudden Death Sampler. Toller Westküsten-Sampler, inklusive JFA. Es ist größtenteils unbekanntes Zeug darauf. Eine der bekannteren Bands, die da auch noch enthalten sind, sind Red Cross aus Los Angeles. Ich habe jetzt aber noch einen Song ausgesucht von einer Band, die mir vorher unbekannt war, und zwar The Demented. Und da habe ich den Song Back to the Bad ausgesucht. All diese Songs, die jetzt gehört habt, sind auf dem Sudden Death Sampler, und diese tolle Wiederveröffentlichung gibt es auf Puke and Vomit. Und jetzt hört ihr nochmal The Demented. Let's rock! Ja, das waren Demented mit Back to the Bad von dem Sudden Death Sampler auf Puke and Vomit Records. Und ich habe es schon angekündigt, es geht weiter mit Puke and Vomit Records. Und zwar habe ich noch mehr eine Compilation-LP einer Band besorgt, die mir vorher auch ziemlich, eigentlich komplett unbekannt war, um hier ehrlich zu sein. Und zwar Breakouts, Teeth in the Gears heißt die Compilation, die Diskografie-LP ist das sogar, mit allen Veröffentlichungen von 1979 bis 1983. Breakouts waren eine Punkband aus San Francisco und wenn man die Platte umdreht, sieht man, dass sie mit, damals mit allem, was Rang und Namen hatte, aus USA und England zusammengespielt haben. Und die haben insgesamt drei Sachen veröffentlicht, zwei 7-Inches, die auf der A-Seite zu finden sind, die ich ehrlich gesagt ziemlich langweilig finde. Meine Meinung, die Songs sind so lang und ich finde es auch ein bisschen lahmen Punkrock. Sie haben aber auch eine Mini-LP, 12-Inch-EP, wie auch immer man es dann nennen mag, namens No More veröffentlicht. Die ist auf der B-Seite zu finden und die finde ich absolut Bombe. Deswegen hört ihr jetzt auch gleich zwei Songs. Ihr hört den Titelsong No More und gleich im Anschluss den Song Join Me, Don't Join Me. Zweimal Breakouts, San Francisco Punk Rock at its best. Von beide Songs findet ihr auf der Teeth in the Gears Diskografie LP auf Puke and Vomit Records. Yes. Ja, das waren Breakouts hier bei DIY or Die, der Punk-Sendung und der Hardcore-Sendung. Breakouts aus San Francisco. Ihr habt gerade gehört Join Me, Don't Join Me und davor No More. Beide Songs sind in den 80ern auf der No More EP erschienen und ihr habt die Songs aber auch auf der Diskografie LP auf Puke and Vomit Records. Weiter geht's, wir bleiben im Jahr 1983 und zwar gehen wir jetzt aber nach Tokio und ich habe eine Platte mitgebracht, die hier schon mal gespielt wurde, als wir unser Japan-Special gemacht haben mit zwei Freunden hier zu Gast und zwar wurde da auch als, als ja, Stellvertreterband für den klassischen japanischen Hardcore-Punk The Comes mitgebracht, also wie kommen. Und die haben 1983 ihr Debütalbum rausgebracht, No Sight hieß das, oder heißt das immer noch, und ich habe mir das jetzt auch mal zugelegt und bin sehr begeistert. La Vida es Mus haben das vor einigen Jahren wieder veröffentlicht und ja, darauf hört man sehr geilen, überdrehten, wilden Hardcore-Punk. Ich weiß gar nicht, ob es so typisch japanisch Hardcore-Punk ist, ich finde es teilweise sogar ziemlich modern, wie es sich anhört, aber man hört auch raus, viele der Bands, aktuelleren Bands, die sich an japanischem Hardcore-Punk beeinflusst haben, wo die so ihre Ideen herhaben. Ihr hört jetzt den Song Wakame, der ist in lateinischen Buchstaben, also ich denke, hoffe, ich spreche es richtig aus. Danach erzähle ich noch ein bisschen was über die Platte. Ihr hört The Comes aus Tokio, Wakame. Das waren The Comes aus Tokio von 83 mit dem Song Wakame von der No Sight LP. Ihr hört jetzt gleich noch einen Song. Ich wollte ja noch was zu der Platte sagen. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass die Sängerin der Band immer sehr unterschiedlich klingt. Also jetzt bei dem Song hat sie eine sehr quietschige Stimme und klingt sehr schrill. Der Song, den ihr danach hört, der heißt auf Deutsch übersetzt Ultimativ. Haben wir vorher noch über das Internet herausfinden können, was diese Schriftzeichen uns sagen wollen, nämlich ultimativ. Und was ich bei dem Song gut finde oder interessant finde, dass die Sängerin da ganz anders singt. Die kreischt viel, viel mehr, es ist viel, viel mehr Gebrüll. Und das finde ich sehr cool bei diesem Album, dass es sehr, ja, sehr abwechslungsreich ist. Auch vom Songwriting her ist es ein, sind die Songs alle sehr kurz, aber doch immer mit viel Ideen vollgepackt. Also das mag ich sehr. Cooles Album, schon eine Weile auf La Vida es Mus wieder veröffentlicht draußen und jetzt endlich auch in meinem Plattenregal und hier bei Radio DIY or Die auf Radio Z gewürdigt. Ihr hört jetzt noch einen Song von The Comes und danach geht's weiter mit gruseliger Musik von Jesse und mir. The Cams waren das mit Ultimativ, haben wir jetzt übersetzt, von der No Side LP von 1983. Auf La Vida es muss könnt ihr das zu bezahlbaren Preisen bekommen. Das Original ist bestimmt teuer. Ja, wir haben ja vorhin schon angekündigt, dass wir jetzt noch ein bisschen Halloween-Musik dabei haben. Ich mache jetzt mal den Anfang mit einer spanischen Band, die auf jeden Fall gruselig aussah, gruselige Artworks hatte. Paralysis Permanente. Und zwar habe ich da einen Song über einen Horrorfilm dabei. Un Día en Texas heißt der Song. Und der Song bezieht sich, wie ihr vielleicht schon vermuten könnt, auf den Film Texas Chainsaw Massacre. Einen Film, den ich nie gesehen habe. Hast du den Film gesehen, Jessie? Ich habe den Film auch noch nicht gesehen. Noch nicht? Also das heißt, du willst ihn mal angucken? Ich werde mir den bestimmt irgendwann mal angucken. Würde ich, glaube ich, von ausgehen. Ja. Die Aber Ramones haben darüber auch einen Song gemacht. Den über denselben Film. Ja. Ich wollte eigentlich gerade sagen, also, das ist... Also selbst wenn man den nie anguckt, das ist einer von den Filmen, wo man irgendwelche Sachen weiß, ob, selbst wenn man sich nicht damit beschäftigt hat. Ja, jetzt habe ich einen Faden verloren. Mach weiter. Ja. Mir kam das nur in den Kopf wegen den Ramones. Scheinbar ein beliebtes Punk-Thema dieser Film. Die Gorilla Angrep haben darüber auch mal einen Song gemacht. Über den Film. Scheinbar müssen wir als Punks den mal gesehen haben. Deswegen war ja auch das noch mit dabei. Ich denke, das ist schon ein Film, den man sich mal angucken kann. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass ich einen großen Drang habe. Deswegen kann ich nicht so viel dazu sagen. Ja, also ich kann den Film nicht... Ich hätte ja eher gedacht, weil der Song heißt Ein Tag in Texas, dass es über einen total schönen Film geht. Ein schöner Tag in Texas. Ein schöner Tag in Texas, ja. Gibt's, kann man bestimmt auch haben. Aber da wir ja, da es ja Halloween ist, gibt's jetzt Texas... Nehmen wir lieber die Gruselvariante. Ja, gibt's jetzt Texas Chainsaw Massacre Music. Paralysis Permanente. Das waren Paralysis Permanente mit Un Día en Texas. Yes, weiter geht es mit einem Song, den ich mitgebracht habe, der mich auch an gruselige Stimmung erinnert hat. Und ich habe ihn auch mitgebracht, weil ich den Song in einer anderen Version vor ein paar Sendungen schon mal dabei hatte. Und zwar geht es um den Song Richard Hung Himself. Den habe ich ja vor einigen Sendungen in der DI-Version mitgebracht. Und jetzt habe ich die Urversion dieses Songs dabei, weil der Song war ursprünglich von den Adolescents. Und der ist eigentlich aus der Welcome to Reality Session. Ich habe jetzt auch die Welcome to Reality EP als 10-inch dabei. Auf dieser 10-inch ist dieser Song auch enthalten. Also auf der 7-inch im Original war er nicht enthalten. Auf der 10-inch, die dann irgendwann mal posthum rauskam, ist er enthalten. Der Song ist ähnlich wie dann die DI-Version. Er ist aber ein bisschen kaputter, ein bisschen assiger. Und er hat dann neben der eigentlichen Story darüber, dass sich Richard aufgehangen hat, auch noch einen Switch nach Pomona im Text, einem Ort in Kalifornien, wo es dann auch um einen Friedhof geht. Also es ist alles ein bisschen... Hast du das schon? Pomona? In der Stadt? Bin ich mal... Nee, nee. Auch noch? Ja, auch noch nicht, nee. Ich habe gerade überlegt. aber es wird auf jeden Fall namentlich genannt und da gibt es wohl einen Friedhof und ich glaube, da erheben sich dann auch die... Dann solltest du das aber auf deine Liste schreiben. Ja, wenn das schon in einem Adolescent-Song vorkommt. Ja, ja. Adolescent. Vielleicht ist es ja auch ein schöner Friedhof. Vielleicht ist es ein schöner Friedhof, wenn er wenn er da namentlich erwähnt wird. Ich suche, wenn wir den Song hören, mal den Text aus und werde zitieren, was in Pomona auf dem Friedhof passiert. Adolescence, Richard Hung Himself. Richard hung himself. Just the other day, said Richard hung himself. They said that Richard hung himself. Said too many hits for him to resist. And not enough reasons for him to want to stay. Looking for an escape, a better way than this. He may have found it or he may have lost his way. But Richard hung himself. Richard hung himself. Just the other day. Richard on himself, he said that Richard on himself. Switch to Pomona, behind that cornfield. In that corner of the yard, where the trees shield. Buried underground, another death too. What a bit of buried in their unmarked tomb. Stick you play the cap, wild to the roof. Cyanide in the dark, you made those hooves. But covered in dirt, the grass and decay. Joins the man, calls him the skin. Just the other day, he told me Richard on himself. Said that Richard on himself. Said that. Cause Richard hung himself. Cause Richard hung himself. And now Richard hung himself. Richard on himself. That's Richard on himself. Das waren Adolescents mit Richard Hung Himself. Ich habe ja angekündigt, dass ich hier mal nachlese, was in dem Text passiert und ich finde es sehr poetisch, was da passiert. Switch to Pomona behind the cornfield, around back underground where the trees shield, in the corner of the yard another death room where the dead are buried in an unmarked tomb. Stiff blue painted cat wire to the roof, cyanide in the darkness and dangling goat hooves, floor covered in dirt, dead grass and decay, now Richard joins them and calls it escape. It escape. Ja. Also ist ja wie ein Misfits-Song. Nur besser geschrieben. jawohl. Weiter geht's mit einem Song, wo es auch irgendwie um Leichen und Graveyard und so weiter geht. Ich habe einen alten Hamburger-Sampler mitgebracht, der sonst eigentlich überhaupt nicht gruselig ist. Watercunt Hits, einer der legendären alten deutschen Punk-Sampler. Auf Weird System ist der damals erschienen, 1983. Da ist alles Mögliche drauf, von SS Ultra Brutal bis Razzia und viele unbekannte Sachen eigentlich sind Razzian, ist das Ultra Brutal die einzig bekannten Sachen. Sonst ist es eher alles untergegangener Hamburg-Kram. Alles auch eher so anarchistisch, autonom, punkig. Aber eine Band sticht raus, und zwar die Channel Rats. Und die haben den Song A Night on the Graveyard. Und jede Band hat zu ihren Songs ein Bild gemalt. Und da ist auch so ein Punk-Zombie, der auf einem nächtlichen Friedhof ist. Sid Vicious liegt dort begraben. Punk liegt dort begraben. Der ist nämlich laut den Channel Rats 1983 gestorben. Und ja, das sind die Channel Rats. Der Song klingt auch gruselig. Und ihr hört Night on the Graveyard, Channel Rats. Das waren Channel Rats aus Hamburg mit Night on the Graveyard. Ich mache es schnell. Als nächstes hören wir nochmal einen Graveyard-Song, und zwar von den Joneses aus, glaube, Los Angeles, auf jeden Fall Südkalifornien, vom Someone Got the Head Kicked in Sampler. Und ihr hört Graveyard Rock, auch legendärer Sampler, by the way. Joneses. Das waren Joneses mit Graveyard Rock und das war DIY or Die mit Andy und Jess. DIY or Die gibt es jeden vierten Montag im Monat hier auf Radio Z. Wenn ihr Playlist nachlesen wollt, wenn ihr Sendung nachhören wollt, dann könnt ihr das auf unserem Blog DIY or Die -radio.blogspot.com. Wir sagen danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und wir beenden jetzt den Graveyard-Blog mit Dead Moon Graveyard. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. It's a mean game, causing pain. You know I've got you on my brain. It's the kind of hell you never know. Girls like you just turn me cold. But I guess you feel my weaker side. Resistance, God, how I try. But I got it bad, I must confess. To tell the truth, I've done my best. So treat me like poison, even with the lights on. Guess I might as well be dead. Oh, I'm in a graveyard. Tried whiskey to ease your hicks, made it worse, my life's a wreck. The pills I took to numb my pain only brought visions of you again. I put the noose around my neck, but the way I feel, I'll probably break. Love must be an evil curse. I tried to fight it, just gets worse. So treat me like poison, even with the lights on. Guess I might as well be dead. Oh, I'm in a graveyard. Your love is like an endless hell. What you do to me, you know too well. You won't give me the time, I'm on the fire.